Der ständige Vertreter der DVJK in der UNO richtete am 5. Januar an den UNO-Generalsekretär einen Brief, in dem die Meinung über den Antwortbrief geäußert wurde, den ihm der stellvertretende UNO-Generalsekretär für politische Fragen im Auftrag des ehemaligen UNO-Generalsekretärs geschickt hatte. Im Brief schrieb der DVJK-Vertreter wie folgt. Die briefliche Antwort vom UNO-Sekretariat ist keine richtige Antwort auf die Frage der DVJK, worin der juristische Grund für die Sanktionsresolutionen des UNO-Sicherheitsrates gegen den Atomversuch und den friedlichen Satellitenstaat der DVJK liege. In den Briefen an den ehemaligen UNO-Generalsekretär vom 23. Mai und 5. Dezember 2016 hatte die DVJK-Seite gefragt, ob es in den internationalen Gesetzbüchern einen Artikel gibt, der den Atomversuch oder den Satellitenstaat oder den Start von ballistischen Raketen selbst als Bedrohung des Friedens und der Sicherheit der Welt bezeichnet hat und daher als juristischer Grund für die Sanktionsresolutionen des UNO-Sicherheitsrates dienen kann. Aber in seinem Brief, der jüngst bei der DVJK-Seite eingegangen ist, erwähnte das UNO-Sekretariat ohne Antwort auf die Frage der DVJK nur den Artikel 39 im Kapitel 7 der UNO-Charta. Doch der Artikel 39 der UNO-Charta kann nicht als juristischer Grund für eine Sanktionsresolution dienen, wie die Juristen der Welt bereits behauptet haben. Sogar die Verfasser der UNO-Charta haben klar gemerkt, dass der Artikel 39 der Charta die Handlungen wie die bewaffnete Invasion im Sinne hat, jedoch nicht es zum Ziel hat, in einer friedlichen Zeit die Sanktionen zu verhängen. Der UNO-Sicherheitsrat, der auf der Grundlage der widerrechtlichen Sanktionsresolutionen gegen die DVJK die Sanktionen für deren Blockade verhängt, setzt sogar Sportgewehre und Patronen, Schießbogen und Pfeile auf die Liste der Sanktionsgegenstände. Das ist eine Handlung gegen die Menschlichkeit und Zivilisation, die das Existenzrecht der Koreaner schwer bedroht, die moderne Zivilisation zerstört und die Welt in die mittelalterliche dunkle Welt zurückbringt. Die Teste mit verschiedenen Angriffsmitteln in der DVJK, einschließlich des H-Bombe-Versuchs, des Atomsprengkopf-Explosionstests und des Starts der interkontinentalen ballistischen Rakete, sind Selbstschutzmaßnahmen zur Aneignung der Abschreckungsmittel, die im Falle der Verletzung der Souveränitäts- und Existenzrechte der DVJK durch die feindlichen Kräfte die Zitadellen der Provokation vernichten können. Es ist die legitime Ausübung des Rechts, die in der UNO-Charta festgeschrieben ist. Zum Schluss äußerte der ständige Vertreter der DVJK in der UNO die Erwartung, dass das UNO-Sekretariat gemäß der Mission der UNO für die Sicherung des Friedens und der Sicherheit der Welt über die Frage der DVJK nach dem juristischen Grund für die Anti-DVJK-Sanktionsresolutionen tief nachdenkt und eine gerechte Antwort darauf gibt und dadurch seiner Verantwortung vor der Völkergemeinschaft gerecht wird.